Donnerwald. Um Mitternacht, ein Pionier steht auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmelsrand bringt Grüße ihm aus fernem Heimatland. Mitternacht, ein Pionier stand auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmelsrand bringt ihnen Gruß aus fernem Heimatland. Just stop for the song. Gott.